Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt so eine Formel, die zieht sich durch sämtliche Sachbücher, die jemals über Astronomie geschrieben worden sind. Die gönnen sich auch alle Autoren, selbst wenn sie wissen, dass eigentlich der Leser, die Leserin keine Formeln sehen will. Aber diese Formel taucht immer irgendwann auf. Und diese Formel heißt E gleich M mal C Quadrat. Das ist so eine Formel. Zunächst einmal, das ist eine Gleichung. Also auf der linken Seite der Gleichung steht was, dann kommt das Gleichheitszeichen, dann steht auf der anderen Seite auch was. Also da wird was gleichgesetzt. Also M steht für Masse, C steht für die Lichtgeschwindigkeit, C Quadrat heißt C mal C und das sei gleich E. Und E sei, ist die Energie. Also Energie ist Masse mal C Quadrat. C ist die Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde zum Quadrat. Also 30 Milliarden Zentimeter pro Sekunde zum Quadrat. Das ist ziemlich viel, zugegeben. Also dieses C Quadrat, das ist eine ziemlich große Zahl. Und offenbar ist also, wenn die Masse klein ist, dieses C Quadrat macht dann die Energie, die dazugehört, sehr groß. Das ist eine Formel, die stammt aus der speziellen Relativitätstheorie. Und die Formel wird also auch die Schicksalsformel des Universums genannt, denn sie beschreibt, was sich wie in Sternen abspielt. Und da wir Lebewesen ja kosmische Durchlauferhitzer sind, also wir ja nichts anderes machen als Sternenlicht, in unserem Fall eben Sonnenlicht verarbeiten, leben wir sozusagen davon, dass in der Natur ein solches Prinzip, dass nämlich Masse in Energie verwandelt werden kann, offenbar wirksam ist. Das hat ganz direkt etwas mit unserem Dasein zu tun. Die Sendung heute heißt, wann ist E gleich mc Quadrat? Gilt das immer oder ist das nur was Spezielles, weil es ja aus der speziellen Relativitätstheorie kommt? Also wann gilt, und jetzt fragen wir mal Folgendes, E gleich mc Quadrat. Ich schreibe es mal so hin. Wir werden das nachher noch brauchen. E gleich m mal c Quadrat. Im Jahre 1905 hat Einstein diese Formel in die Welt gebracht, als Resultat seiner speziellen Relativitätstheorie, indem er also betrachtet hat, wie ändert sich eigentlich der Energieinhalt eines Körpers, wenn er sich bewegt? Das war die Grundfrage. Denn im Jahre 1904 hatte man durch Experimente Folgendes herausgefunden. Man schoss Elektronen, also kleine, geladene, negativ geladene Teilchen, in ein Magnetfeld ein und stellte fest, dass diese Elektronen umso weniger von dem Magnetfeld abgelenkt wurden, je schneller sie waren. Offenbar hatte sich ihre Masse vergrößert, wenn sie schneller waren. Man hatte also gefunden, experimentell, dass die Masse der Elektronen von der Geschwindigkeit abhängt. Das kann ja irgendwie nicht sein, oder doch? Hier müssen wir schon aufpassen. Hier müssen wir nämlich aufpassen, müssen unterscheiden zwischen Ruhemasse, dann wenn sich etwas nicht bewegt, und der Masse, die ein Körper hat, wenn er sich bewegt. Die sogenannte Trägemasse. Und in dieser Formel E gleich mc Quadrat ist da zunächst einmal gar kein Unterschied gemacht. Da steht nämlich beides drin. Einsteins spezielle Relativitätstheorie löste das Problem. Dieses von mir eben angesprochene Experiment von 1904 brachte zunächst einmal die Hypothese auf, die Masse des Elektrons, das hat irgendwas mit der Ladung zu tun. Wenn ich die Ladung schneller bewege, dann vergrößert sich also sozusagen eine elektrodynamische Masse. Das hat mit dem Elektron selber als Teilchen gar nichts zu tun, sondern es hängt an der Bewegung der Ladung. Wir werden noch sehen, dass das natürlich völliger Unsinn ist. Im Gegenteil, die Ladung ist eine Erhaltungsgröße. Das wird uns noch sehr beschäftigen. E gleich mc Quadrat ist ein Resultat der speziellen Relativitätstheorie, wenn man vergleicht, wie die Energie eines Teilchens ist, wenn es sich bewegt und wenn es sich nicht bewegt. Im Ruhezustand muss ein Teilchen nämlich immer noch Energie besitzen, weil es sich ja, die Trägheit, kennen wir ja alle, die Trägheit eines Teilchens sich genau dann besonders stark widerspiegelt, wenn es sich noch gar nicht bewegt hat, sondern wenn es bewegt werden soll. Einstein selber hat zunächst einmal diese Rechnung durchgeführt und hat Vermutungen angestellt darüber, dass diese Formel sogar dafür verantwortlich sein könnte, mathematisch sozusagen, was in der Welt eigentlich passiert, nämlich im Innern von Sternen. Als Einstein diese Formel in die Welt brachte, gab es bereits eine andere Formel, nämlich die, die Max Planck in die Welt brachte, um die Wärmestrahlung von heißen Körpern zu erklären. nämlich die Formel der Quantenmechanik. Die male ich Ihnen jetzt auch mal an die Tafel. Diese Formel heißt E ist gleich H, eine sehr kleine Zahl, mal F. F steht für die Frequenz. H ist das sogenannte Planck'sche Wirkungsquantum. Und Planck brauchte, um die Wärme, um die Verteilung der Strahlung eines warmen Körpers zu erklären, die nur durch die Temperatur zustande kommt, diese Strahlung durch sonst gar nichts, brauchte er die Bedingung, dass Energie quantisiert ist. Die Relativitätstheorie liefert E gleich mc². Die Quantenmechanik liefert eine Bedingung für die Energie gleich H mal die Frequenz. Und wenn man die beiden zusammenbringt, dann stellt man also fest, F ist gleich mc² durch H. Das heißt, zu jeder Masse, die es gibt, gibt es eine entsprechende Strahlungsfrequenz. Wir werden noch sehen, wozu das führt. Wir werden nämlich sehen, dass Strahlung in Masse verwandelt werden kann. Hey, das ist ganz wichtig. Das wird uns nämlich dazu führen, zu der Bedingung, wann und unter welchen Bedingungen aus Strahlung Masse überhaupt in der Welt auftaucht. Masse ist in diesem Sinne geronnene Energie. Wann spielt das eine Rolle? Zunächst einmal, E gleich mc² ist eine Aussage darüber, dass Masse in Energie und Energie in Masse verwandelt werden kann. Gucken wir uns also mal an, unter welchen Bedingungen Masse in Energie verwandelt werden kann. In allen Kernprozessen ist das der Fall. Wenn Atomkerne zerfallen, wird Energie frei. Wenn wir Atomkerne zerschießen im Atomkraftwerk, also splitten, spalten, wird Energie frei, nämlich Bindungsenergie. Wenn Atomkerne miteinander verschmelzen, kleine Atomkerne miteinander verschmelzen, wird dabei ebenfalls Energie frei. Die verschmolzenen Atomkerne, wenn wir zum Beispiel 4 Protonen nehmen und machen daraus einen Heliumkern, dann verwandeln sich 2 dieser Protonen in Neutronen. Und dabei, bei der Verbindung von 2 Protonen und 2 Neutronen zu einem Heliumkern, wird Energie frei. Ein Heliumkern ist leichter als die Summe seiner einzelnen Bausteine. Denn die Energie, die dabei frei geworden ist, ist Bindungsenergie. Und nun, wir wissen ja bedauerlicherweise, dass tatsächlich E gleich mc² stimmt. Denn die schlimmsten Waffen, die jemals auf diesem Planeten entwickelt worden sind, Kernwaffen, die setzen genau dieses Prinzip um. Aber wenn das so ist, wenn also Teilchen miteinander in Wechselwirkung tretend auf einmal Unmengen an Energie freisetzen, dann stellt sich eine interessante Frage. Wieso gibt es dann überhaupt noch stabile Materie? Wenn das so einfach möglich ist. Unter welchen Bedingungen passiert denn das? Man hat zum Beispiel noch nie beobachtet, dass ein positiv geladenes Proton und ein negativ geladenes Elektron miteinander verschmelzen und in Gammastrahlung übergehen. Gammastrahlung, sehr hochenergetische Strahlung, hat man noch nie beobachtet. Warum nicht? Offenbar gibt es Gesetze in der Natur, die die Verwandlung von Masse in Energie verbieten. Hier zum Beispiel wäre es das Gesetz von der Erhaltung gewisser Zahlen. Da wird zum Beispiel die Ladung muss erhalten bleiben. Die Baryonen, das sind die schweren Teilchen, wie die Protonen, müssen erhalten bleiben. Die Leptonen, das sind die leichten Teilchen, die Elektronen müssen erhalten bleiben. Also, eine solche Reaktion, ein Baryon, Proton und ein Lepton, Elektron, können nicht einfach miteinander verschmelzen, um am Ende Gammastrahlung zu ergeben. Weil nämlich es Gesetze gibt, die diese Verschmelzung verbieten. Das kann man zunächst mal nur rein mathematisch hinschreiben. Man stellt aber dann fest, dass das dafür verantwortlich ist, dass eben Materie nicht einfach in sich zusammenfüllt und einfach wieder zur Strahlung wird. Genauso 2 Elektronen. Ja? 2 Elektronen mit einer hohen Energie könnten zusammen Gammastrahlung ergeben. Das kann aber nicht funktionieren, weil 2 Elektronen bedeutet, ich habe 2 Leptonen. Die Leptonenzahl muss erhalten bleiben. Eine Reaktion kann nur so verlaufen, dass wenn sie abgelaufen ist, diese beiden Leptonen wieder da sind. Deswegen können 2 Leptonen, ein Elektron und noch ein Elektron, nicht zum Gammastrahlung werden. Diese Gesetze sind tiefer liegend als die Gesetze der speziellen Relativitätstheorie, die zwar immer da sind, aber diese quantenmechanischen Erhaltungsgrößen sind offenbar für die Grundstruktur des Universums von viel größerer Bedeutung. Was ganz anderes ist es, wenn es ein Antiteilchen gibt. Antiteilchen, ein Positron, ist ein positiv geladenes Elektron. Das hat gewissermaßen die umgekehrte Leptonenzahl. Also ich kann ein Elektron und ein Positron nehmen und die beiden zusammen werden ein Gammaquant werden. Das ist Materie und Antimaterie. Das steckt in E gleich mc² drin. Wenn es gelingt, eine Strahlung zu erzeugen, die so hochenergetisch ist, ja, die so hochenergetisch ist, dass sie genau der Frequenz entspricht, F gleich mc Quadrat durch H, dann kann daraus ein Teilchen-Antiteilchen-Paar werden. Dann und nur dann. Was wir hier lernen, ist, dass die Relativitätstheorie keine fundamentale Theorie in dem Sinne ist, wie es die Quantenmechanik ist. Die Quantenmechanik ist eine nicht mehr hinterfragbare Theorie, die einen universellen Anspruch hat. Sie soll für alle Geschwindigkeiten und für alle Fälle gelten. Die Relativitätstheorie ist eine klassische Theorie. Das heißt, sie enthält selbst keine quantenmechanischen Prozesse. Wenn man sie also auf die Quantenmechanik anwendet, dann ist das sozusagen, ja, der Besuch von jemandem, der gar nicht dahin gehört. Relativistische Quantenfeldtheorie, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, was ich Ihnen da so subkutan unter die Großhirnrinde gejubelt habe. Relativistische Quantenfeldtheorie ist eine der kompliziertesten Angelegenheiten, weil eigentlich die beiden Theorien gar nicht zusammengehören. Es stellt sich also heraus, dass E gleich mc Quadrat grundsätzlich immer gültig ist, aber nicht immer tatsächlich realisierbar ist. Realisierbar sind diese Prozesse nur dann, wenn sie die Gesetze der Quantenmechanik auch tatsächlich erfüllen. Und die Gesetze der Quantenmechanik liegen offenbar in der Grundstruktur unserer Welt viel tiefer als die Gesetze der speziellen Relativitätstheorie. Spezielle Relativitätstheorie ist einfach. Das ist im Grunde genommen der Vergleich von zwei Uhren. Ja? Die eine Uhr bewegt sich, die andere Uhr bewegt sich nicht. Und immer dann, wenn man diese beiden Uhren miteinander vergleicht, stellt man fest, was ist passiert. Bewegte Uhren gehen anders als unbewegte Uhren. Bewegte Massen sind schwerer als unbewegte Massen. Und wenn die Masse sich gar nicht bewegt, bleibt ein Energieinhalt übrig. Und dieser Energieinhalt, der wird beschrieben durch E gleich mc Quadrat, wenn m die Ruhemasse darstellt. Also im Grunde genommen ist es ganz einfach. Im Grunde genommen ist es offenbar so, dass ganz fundamentale Gesetze in unserem Universum sich bei ganz verschiedenen Theorien in unterschiedlicher Art und Weise widerspiegeln. Solange man nur Dinge bewegt und nichts verwandelt, ja, klassisch sozusagen, zwar mit hoher Geschwindigkeit, kann man auf die quantenmechanischen Gesetze verzichten. Wenn aber die Verwandlung von Masse in Energie stattfinden soll, dann geht das nur mit Hilfe der Quantenmechanik. Sonst funktioniert es gar nicht. Ein Prozess wie die Kernfusion von innerhalb von Sternen ist ohne die Quantenmechanik gar nicht denkbar. Aber das Resultat, das was sozusagen rauskommt, das ist wieder verstehbar durch die Relativitätstheorie. Die Verbindung beider Theorien, nämlich von Quantenmechanik auf der einen Seite und Relativitätstheorie auf der anderen Seite, das ist die ganz große Herausforderung für die Physik im 21. Jahrhundert. Wenn uns das gelingt, dann wären wir also einen deutlichen Schritt weiter auf der Suche nach einer Formel, die zumindest, was die physikalischen Gegebenheiten im Universum betrifft, uns eine ganze Menge mehr erzählen könnte. Ich meine, damit ist nichts ausgesagt darüber, wie wir uns verhalten sollen. Das ist keine existenzielle Frage. Aber wir hätten wieder einen Tick mehr verstanden, was die Welt ist, wie sie ist und warum sie so ist, wie sie ist.